Überschreitet man nach Erlebnissen, wie sie unseren Reisenden widerfahren waren, die Grenze der Ukraine, dann ist es, als ginge das Licht einer anderen Welt auf. Es gibt keine Missstimmung, die die veränderte Landschaft nicht abfinge. Zunächst weiß man nicht, wodurch es geschieht. Die Bäume sind nicht grüner als um Kursk und Orel. Das Asphaltband der Straße schwingt um nichts elastischer zwischen Hügeln und tückischen Senken, in die die Marschkolonne der Telegrafenmasten wie im Fehltritt einsinkt. Auch jene Balkers, die im Krieg eine so große Rolle spielten, Risse in der Erdrinde, in denen ein Güterzug gut und gerne, wenn er wollte, verschwinden könnte, hören nicht gleich auf. Und die Häuschen und Hütten des flachen Landes wechseln nicht in jähem Übergang von Holz zu Lehm oder Stein. Und doch ist sofort alles anders. Südliche Heiterkeit ist den Farben des Himmels eingeschmolzen. Leichter scheint die Luft geworden, das Leben bunter. Die Kargheit ist der Fülle gewichen. Die Verlorenheit dörflicher Szenen in gnadenloser Weite, wie verflogen. Geheimnis steht hinter den Wäldern. Kleine Holzkathedralen leuchten auf, schattige Gärtchen lassen Fantasie ein. Bahndämme haben Schienen, die in nahe Bahnhöfe münden. Lustiges Lokomotivengepfeif, rote Dächer, Wiesen, bepflanzte Abhänge, gehütetes Vieh, winkende Menschen, Spaziergänger, die vom Sonntag wissen. Und dann die Stadt. Die erste große und die Hauptstadt der Ukraine, Charkow. Eine wiedererstandene Stadt, gestern ausgelöscht. Ernst sah sie zerstört, wieder eingenommen von den Russen, aufs Neue ihnen entrissen und kein Stein mehr auf dem anderen. Nun eine neue, aber mit ihren dem alten Plan folgenden, dem alten Gesicht nachgebauten Straßen, Häusern und Plätzen. Eine fantasievoll bewegte Stadt mit allem Leben und Treiben von Menschen. Einzelmenschen, nicht Kollektivs. Moskau lag 741 Kilometer entfernt. Unsere Reisenden hatten es vergessen. Morgens im Frühlicht, sie verlassen die Stadt noch vor ihrem Erwachen. Charkow, 880.000 Einwohner. Nach Moskau und Leningrad, dritter Schwerpunkt des Maschinenbaus in der UdSSR. Zentrum technischer Hochschulen. Aus dem Tagebuch von Ernst. Und auf den Stufen einer Kathedrale steht die Silhouette eines einbeinigen Soldaten, Veteranen aus dem großen Vaterländischen Krieg. Wir halten, folgen einigen Gläubigen und ihm, der in seiner erdbraunen, abgeschabten, bis ans Kinn geschlossenen Litewka, die noch aus den Tagen des Kampfes um Charkow zu stammen scheint, behende auf seinen ans abgeschossene Knie geschnallten Holzstecken ins Innere der Kirche stellst, sich die Mütze vom geschorenen Schädel reißt und ekstatisch immer wieder das Kreuz schlagend die Hände der Heiligen abküsst, die sich ihm aus dem goldenen Lackgrund der Ikonenwand darbieten. Schließlich stürzt er vor einen Seitenaltar nieder, Haupt und Stecken, als wollte er beides zerschellen, auf die Fliesen aufschlagend. Es gibt einen klirrenden Ton wie zersplitterndes Glas. Wenig später am Weg Kreuze, Grabhügel, halb verweht von feinem weißem Flugsand, als hätte der, nirgendwo anders gibt es ihn in solcher Menge, den Auftrag zuzuwehen, was die Erinnerung quält. Und Weber springt, die Kamera ergreifend, aus dem Wagen. Er hat dem jungen Gerold S., Sohn eines der Verschwörer des 20. Juli, versprochen, nach dem Grab seines bei Charkow in Petrowskoje gefallenen Bruders zu fahnden. Gestern kam er ergebnislos von allen Plätzen, für die er Anhaltspunkte besaß, zurück. Petrowskoje? Niemand wusste genaues. Irrtum, sagte man ihm. Wenn es aber diesen Ort gibt, werden sie das Grab nicht finden. Warum? Achselzucken. Hat man denn alle deutschen Gräber beseitigt? Не знаю. Aber diese bald ganz zugewehten Gräber hier an der Straße gaben Antwort. Hier lagen keine deutschen Soldaten. Hier lagen Russen. Russische Bürger. Da und dort auf den verrosteten, halb umgekippten Metallskeletten der Kreuze und Tafeln, den Toten zum ewigen Gedächtnis gesetzt, konnte man russische Namen entziffern. Dann ist das ein alter Friedhof. Nein, nein, nein. Sehen Sie da, das frische Grab. Da, noch eins. Und der Sand wird Sie zuwehen, wie die, die er schon zugeweht hat. Der Russe hat ein ganz anderes Verhältnis zum Tod als wir. Er liebt seine Toten nicht. Er liebt sie. Haben Sie nicht gestern in Kursk den Trauerzug gesehen? Man trägt den Toten offen zu Grabe, küsst ihn ab. Ich war im Krieg dabei, wie Leute sich am Grabe in ihrem Schmerz über die Leiche warfen. Aber wenn der Sarg geschlossen, wenn die Erde über dem Toten ist, umschließt ihn, möchte ich sagen, allein die Vergänglichkeit. Die Vergänglichkeit aber hat nichts mehr mit dem Leben zu tun. Nicht zum Tod. Zur Vergänglichkeit steht der Russe anders als wir. Seine Beziehung zum Toten ist, glaube ich, innerlicher, geistiger. Er hält es nicht für erforderlich, sie nach außen darzustellen. Jedenfalls werde ich Gerold diese russischen Gräber zeigen. Ich habe sie fotografiert. Das Übrige kann er sich denken. Und sie fuhren weiter. Sie fuhren über die fetten Schwarzerdeböden der Ukraine. Zuckerrüben, Sonnenblumen, Baumwollplantagen begrenzten den Horizont. Weizenfelder wogten. Sie fuhren durch Sonne und Weizen, fuhren immer weiter dem Süden zu und sie fuhren durch die Zeit der großen Prüfungen. Alle jüngeren Menschen, auf die sie trafen, wurden gerade geprüft, hatten eine Prüfung hinter sich oder standen kurz davor. Reifeprüfungen, Prüfungen zur Aufnahme auf die Hochschule, Prüfungen, Prüfungen, Prüfungen. Absolventen für die Techniker wurden geprüft, Bibliothekarinnen, Vollstudenten, Fernstudenten, Abendschüler, angehende Ärzte, die ihr Physikum, Jurastudentinnen, die ihren Assessor, Dolmetscher, die ihr großes Dolmetscherexamen machten. Wer aber mit Erfolg geprüft worden war, der feierte. Und so mischten sich Prüfungsangst mit Sommerschwüle, wie sie am Nachmittag über die sonnendurchglühten Städte kam, und Aufatmen, das nach bestandener Prüfung auf den jungen Gesichtern lag, mit langsam beginnenden, durch den Abend rauschenden Regen, der die Juni-Schwüle von Häusern und Straßen nahm. Die Säulen verzierten, auch hier überall mit Plüschvorhängen und Stuckdecken versehenen und über die obligate Musikkapelle verfügenden Restaurants mit der Sängerin auf dem Podium, die Domino, Domino, warum hast du so traurige Augen, sang, wie ihre Kollegin in Leningrad, Novgorod, Moskau und die Reihe der Städte herunter bis hier, waren angefüllt mit etwas mehr Ausgelassenheit und Fröhlichsein als sonst üblich. Doch warfen mit roten Armbinden als freiwillige Ordnungspolizei kenntlich gemachte junge Leute bereits spähende Blicke von außen durch Fenster und Türen, um einzuschreiten, wenn es drinnen zu bewegt wurde. Sie kamen nach Saporoschje. Hunderte, viele Hunderte, an die 1000 Frauen, alte Frauen, junge Frauen, Mädchen, knieten an den Bordsteinen der kilometerlangen Ausfallstraße, bohrten Pflanzlöcher ins ausgedörrte, steinharte Erdreich, setzten Blumen ein, schleppten Wasser heran, sie zu begießen. Ernst dachte an die Kolonnen von Frauen im Staub der Vormarschstraßen in jenem Sommer 1941. Es war ein ähnliches Bild. Damals bauten sie Wege, schippten eilig gebuddelte Panzergräben zu. Jetzt knieten sie unter dem Motto »Verschönert unsere Stadt. Unsere Stadt muss ein Garten werden« auf Anordnung des Ausschusses für die Errichtung von Grünanlagen an den Bordsteinen der Straßen des Friedens. Jede Hausgemeinschaft, erfuhr Ernst später, war verpflichtet, den an ihrem Haus vorbeigeführten Teil der Straße zu bepflanzen. Heckenpflanzen und Blumen stellte der Ausschuss. Gemeinnutz verband sich mit Eigennutz. Unsere Welt ist eine schöne Welt, Blumen überall. Auch in Saporoschje waren Prüfungen, und der Dolmetscher, der ihnen Stadt und Strom, den mächtigen, mythischen, hier durch ein gewaltiges Stauwerk gestauten Jepperstrom zeigte, stand vor seinem Examen. Nervös wies er hinunter auf die Felsen im Strom, wies auf das Kraftwerk mit dem Denkmal jenes Soldaten, der namenlos im Strombett den Tod fand, nachdem er die Zündschnur durchschnitt, die Feinde, auch der Saporoschjer Dolmetscher sagte, die Feinde, schon angesteckt hatten, um den Staudamm, der zerstört und aufgebaut und wieder zerstört und wieder aufgebaut war, zum dritten Mal in die Luft zu jagen. Chortica, die Kosakeninsel weiter hinten im Strom, leuchtete herauf, und Richard hörte nur halb hin, als der junge Russe, er war Großrusse, nicht Ukrainer, fühlte sich aber im Süden sehr zu Hause, sehr, sehr, seinen Strohhut abnahm, sich den Schweiß vom schon gelichteten Schädel wischte und bekannte, dass er schwitze, sogleich schwitze, wenn er wie eben auch nur einen Augenblick an sein Examen denke. Deutsch, sagte er, mache ihm keine Schwierigkeiten, da sei er sattelfest. Angst habe er allein vor Parteigeschichte. Parteigeschichte? Alle Lehrbücher und Kommentare sind zu lang, viel zu lang, viele hundert Seiten. Wie soll die ein so kleiner Menschenkopf sich merken? Wortwörtlich merken, meine Herren, wortwörtlich. Dabei könnte man das auf halb so viel Seiten schreiben. Warum tut man das nicht? Warum, warum? Aber ich weiß es. Und weil ich es weiß, lerne ich so schwer. Ernst war nun wirklich neugierig. Der junge Mann lachte schrill. Und während sie auf die andere Seite des Dammes gingen, wo in den Schleusen wie schlafende Wale schwarze Lastkähne lagen, die von Kiew nach Nikolajew hier hindurchzogen, sagte er, des Rätsels Lesung, meine Herren. Herausgeber und Bearbeiter unserer Parteigeschichte werden nach der Anzahl der Seiten bezahlt. Viele Seiten, viel Honorar. Deshalb ist sie so lang. Also Verzeihung, wenn ich etwas unkonzentriert bin. Ernst kehrte zu Richard zurück, der noch immer auf die Stromschnellen und auf die Insel Chortica starrte, die nach den Kosaken von deutschen Mennoniten bewohnt gewesen war. Eine hübsche Insel. Ja. Es gab Erdbeeren dort, Erdbeeren so groß wie Äpfel. Sie kennen die Insel? Wie? Ja, ich war mit einem Mädchen da drüben. Ja. Jeden Sonnabend holten wir uns Erdbeeren. In Saporozhye lag die sogenannte Führerreserve, zu der ich kommandiert war, bevor ich in den Kaukasus kam. Ja, wir hatten nichts zu tun und Maria... Naja, so. Ist lange her. Plötzlich winkte ihnen der Dolmetscher von jenseits der Staumauer und Weber winkte ebenfalls. Sie trafen sich mitten auf dem Fahrdamm. Ah, meine Herren, Ihr Kollege sagt mir, Sie sind interessiert, Industrie zu sehen. Warum jetzt erst? Ich wundere mich. Moment mal, Fabriken? Wir können in Saporozhye Fabriken besichtigen? Ich werde sofort das Nötige einleiten. Weiß nicht welche, weiß nicht wie viel, weiß nicht wann. Aber Sie sollen Fabriken sehen. Saporozhye ist stolz auf seine Fabriken. Sie fahren auf die Krim. Kommen Sie zurück, wenn Sie zurückkommen. Ich habe meine Prüfung gemacht und ich werde Sie bedienen. Das Barometer stand also auf gut Wetter. Es stand auf Fabriken, es stand auf Krim. Kein Zweifel, Sie würden jetzt auch Kiew sehen. Und es stand von Neuem auf Rumänien. Es gab nichts, was Ihnen nicht glücken würde. Alle Strapazen, alle Enttäuschungen zählten nichts mehr im Vergleich zu dem, was sie erwartete. Sie fuhren nach Chortica hinüber, fuhren über eine zweietagige, elegante Betonspannbrücke, die es früher, wie Richard versicherte, nicht gegeben hatte, damals musste man im Boot übersetzen, fuhren mitten in den Dnjepr hinein und badeten. Es war das erste Bad, das sie im Freien nahmen. Sie waren alle drei so guter Laune wie noch nie. Auch der Dolmetscher Wassa Strzenjenow hatte keine Angst mehr vor der Prüfung. Er ließ sich vom Optimismus der drei merkwürdigen Deutschen, wie er sie nannte, anstecken und er winkte ihnen vom Ufer zu wie Kumpanen. Er hatte keine Badehose mit, sich aber seine Leinenhose hochgestreift und hielt die Füße ins Wasser. Sie hatten ihn gefragt, warum im Hotel an jedem Morgen diese Schlange von russischen Zivilisten an der Administration anstehen müsse. Er hatte arglos erwidert, »Die warten auf ihre Pässe. Die Pässe werden abgegeben, nachts im Tresor verwahrt. Haben Sie nicht gesehen?« »Warum abgegeben, warum verwahrt?« »Warum? Bei Ihnen nicht in Deutschland?« »Wir brauchen keinen Pass, wenn wir zu Hause reisen.« »Ach, erzählen Sie keine Märchen.« »Wir können ohne Pass sogar nach Frankreich, Holland, Italien reisen.« »Ohne Pass, ohne Visum? Gibt es nicht.« »Wenn Sie uns nicht glauben, dann hat es ja gar keinen Zweck, dass wir miteinander sprechen.« Sie brauchen Ihre Regierung nicht fragen?« Gibt es nicht. Die Regierung muss es erlauben. Wir haben unsere Regierung nicht einmal gefragt, als wir hierher nach Russland fuhren. Was? Ihre Regierung weiß nicht, dass Sie hier sind? Was geht das unsere Regierung an? Wir sind freie Bürger. Es ist unsere Privatsache, wohin wir reisen. Was kümmert die Regierung? Die Privatsache ihrer Bürger. Warum sind Sie nicht aufrichtig? Erzählen solch einen Unsinn. Es ging nicht in seinen Kopf hinein. Auf der Insel gab es ein Institut für die Mechanisierung der Landwirtschaft. Die Erdbeerenplantagen mit äpfelgroßen Früchten aber waren Erinnerung. Und Erinnerung war der Felsen, auf dem Marja, das russische Mädchen, an Richards Seite in der Sonne gelegen hatte. Nein, der Felsen im Strom war da. Richard hatte ihn erklommen, und als Dr. Weber und Ernst den Melancholischen dort sitzen sahen, stieg vor ihren Augen Richards des Gebirgsjägers Geschichte auf. Losgelöst vom Krieg, gesprengtem Staudamm, losgelöst von Rückzug und Nachkrieg, in dem ein Mädchen, das mit einem Besatzungssoldaten auf eine Insel gefahren war, um Erdbeeren zu holen, es nicht leicht gehabt haben würde. Und sie warfen sich, mitleidlos und wie von gehässigem Neid souffliert, die Stichworte einer kitschigen Romanze zu. Marja, junge Kommunistin, Richard, jünglingshafter Kriegsgott. Sie Stalins, er Hitlers Thesen auf den Lippen, bis sie hier auf Chortiza, das ewige Rauschen des Djeper beim gemeinsamen Erdbeerenpflücken, zu anderen Worten verleitet hatte. Die These und Antithese zersprengten, bis Sinnthese war. Sie feixten, als Richard vom Felsen zurück an Land schwamm. Richard spürte ihre Lust, ihn zu hänseln, aber er schwieg. Sie fuhren in die Neustadt auf der anderen Djeper-Seite, fuhren eine 15, 17 Kilometer lange doppelbahnige Prachtstraße entlang, die nach Stalin oder Lenin benannt war. Die Stadt hatte Ähnlichkeit mit Wolfsburg. Auch hier wurden Autos gebaut. Überall waren auf großen Schautafeln Statistiken und Produktionskurven dargestellt, oder? Es war die günstige Finanzierung erläutert, durch welche der Arbeiter den noch gar nicht vom Band gelaufenen Wagen erwerben konnte. Manchmal sagte Richard, dieses Haus, diese Klinik, diesen Bau kenne ich. Bis hierhin ging die Stadt damals. Alles andere ist hinzugekommen. Gewaltig, gewaltig. Gewaltig? Aber hätte damals Marja schon gesagt, bekannte er, als sie ihn in kurz vor dem Einmarsch der Deutschen fertiggestellte, noch nicht bezogene Wohnungen für Arbeiter des Stahlwerks geführt, Sozialinstitute, Schulen, Krankenhäuser gezeigt und ihn gefragt habe, wo auf der Welt wird so viel für den Arbeiter getan? Weber und Ernst kreuzten die Blicke. Die Romanze war also so weit gar nicht hergeholt. Dann, es wurde schon Abend, streiften sie durch die alte Stadt. Aktivisten auf riesigen Fotos in Parks lächelten sie an. Nun, sie würden diese Aktivisten noch in den Fabriken sehen, die sie besichtigen konnten, wenn sie hier wieder durchkämen. Auf alle Fälle mussten sie hier wieder durch, auch wenn sie nach Südosten ausreisten. Sie gerieten in ungepflegte Nebenstraßen. Das Pflaster wurde krumplig. Bombentrichter waren wieder auf der Fahrbahn. Kleine Holzhäuser gewährten durch offene Fensterchen Einblick. Manchmal lagen Bücherstöße auf dem Fensterborden und jener unbeschreibliche Geruch von morschem Holz, Truhen, ungelüfteten Kleidern, Machorka quoll heraus. Richard blieb stehen, sagte: Hier. Hier in der Nähe hat es gestanden, hier ganz in der Nähe. Das Haus war aus Stein, nicht hoch, eine Holzveranda an der Seite, ein Zaun davor, eine Tür, mannshoch im Zaun. Man musste durch ein Stück Garten. 50 Meter links war ein Platz. Von Weitem sah es aus, als stünde das Haus noch in der Ecke des Platzes. Es leuchtete heraus, die vielen Rosen am Haus und aus dem Garten, die leuchteten so. Marjas Haus? Ja, ihr Elternhaus. Die Babuschka war deutscher Abstammung, hatte einen russischen Gelehrten geheiratet, nachdem Marjas Familie hieß. Krotschelienko. Im Haus, im Zimmer links hinter der Tür, stand ein Klavier. Marja spielte Debussy und Tschaikowski natürlich. Ja, was konnte sie nicht? Diskus werfen, Hochsprung. Sie war die erste Läuferin auf ihrem Lyzeum, war Woroschilow-Schülerin, hatte die Fallschirmspringer-Medaille und war Meisterin im Kleinkaliberschießen. Sie war eine glühende Kommunistin, machte keinen Hehl daraus. versuchte mich und eine ganze Gruppe junger Offiziere zu überzeugen. Ja, wir waren wie zu Hause bei den Krotschiljenkos, trotzdem. Die Babuschka liebte uns. Es wurde Deutsch gesprochen, auch Maria konnte Deutsch. Plötzlich stockte er. Nein, es stand ganz woanders. Es stand gar nicht hier, das Haus. So viel hat sich verändert. War es überhaupt? Ach, gehen wir ins Hotel zurück. Und wieder der schwarze Chausseestreifen, über die Hügel hin kletternd. Der hausbreite, durchgepflügte, trockene Graben zu beiden Seiten der Straße, bereit in der Regenzeit jede Wassermenge aufzunehmen, die unweigerlich Weg und Steg in einen Schlammbach verwandelte, und hinter dem Graben Baumkulturen. Maulbeerbäume, Weiden, Akazien, gegen die wie Ozeane die Ackermassen des Schwarzerdegürtels schlugen, strotzend von Frucht jede Furche, ungeheuren Reichtum auf den Halmen schaukelnd. Über die weiß und immer weißer der Himmel flog. Längst lag Djepa Protrowsk hinter ihnen, eine Fata Morgana von Schloten, Hochöfen, Kühltürmen. Wie auf einer Achterbahn schwang der Wagen durch die Landschaft. Dann in Salkova ein letzter Schwung und links lag das Asowsche, rechts das Schwarze Meer vor unseren Reisenden. Sie waren auf der Landenge von Perikop, die zur Krim führt. Ein wie nach der Schnur gezogener Kolchos, Kolchos Grusia. Zwei Reihen sich gegenüberliegender, blitzend weißer Häuser flimmerten im Licht. Ein mit geschnitzten Balken und farbigen Arabesken fremder orientalischer Kulturen verziertes Haus, von Dämonenköpfen bewacht, das Haus des Kolchos-Vorsitzenden, lag wie eine Pförtnerloge vor dem historischen Asyl zersprengter Völkerstämme, die Krim einst gewesen. Siwasch und Karkinjit bei, auch faules Meer das eine, totes Meer das andere genannt, vorgelagert dem Asowschen zur Linken und dem Schwarzen Meer zur Rechten, wichen wieder zurück. Laguden standen noch eine Weile in der Sonne, stanken, Salzseen blinkten Kristalle. Ihre Kruste leuchtete wie Schnee, schwarze Vögel flatterten auf. Totenstille. Dann wurden Weingärten sichtbar. Weingärten, soweit das Auge reichte. Und eine neue, auf Richards aus Deutschland mitgebrachtem Kartenblatt noch nicht verzeichnete Straße schoss pfeilgerade durch die einstige Steppe, die ein künstlich angelegter See bis Changara bewässerte. Sie näherten sich der Bergregion. In Moskau hatten sie sich einen Autoatlas gekauft, der als Sensation galt. Es war der erste Atlas mit vollständigem Straßennetz, den die Sowjetunion herausgebracht hatte. Er enthielt nicht nur die neue Straße, auf der sie fuhren, sondern auch einen Autoweg, der von Simferopol, das sie erreicht hatten, über Bachtschisraj durchs Jajla-Gebirge nach Jalta führte. Warum sollten sie ihn nicht benutzen? Ernst hatte Wunderdinge von der alten Tatarenstadt Bachtschisraj erzählt, die ihm von einer Kurierfahrt im Krieg wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht in Erinnerung war. Unter den Zacken des Gebirges, stellt euch ein enges Tal vor, weiße kleine türkische Häuschen darin, mit eigenartigen Türmen darauf, Schornstein, einen Turmwald von Schornstein. Dazwischen die mosaikbesetzten Kuppeln der Moscheen, 20, 30, ich weiß nicht wie viele. Diese wieder überragt von lauter schlanken Minaretts. Von deren Galerien, ja, habe ich's erlebt, bilde ich's mir ein, der Muezzin seine Gebete ruft, kommt zum Gebet, kommt zum Heil, das Gebet ist besser als der Schlaf. So hörte ich ihn am frühen Morgen rufen, und die alte Tatarin, mit der ich wohnte, übersetzte mir mit Handzeichen den Sinn seiner Beschwörungen. Ja, und dann war da ein alter Palast, der Palast der Chane, mit einem Harem, dem Turm der Eunuchen mit mindestens 27 Brunnen, und wilden Gärten ringsum. Oben in den Bergen aber, in einer Felsenschlucht, lag die Höhlenstadt der Karaiten, Chufut-Kale. Ja, nichts wie hin, wenn Ihnen die Erinnerung keinen Streich spielt. Ja, ich weiß, was ich sage. Dieses Bachtschisserei war wie eine Oase. Ich kam von Novorossiysk damals, der Halbinsel gegenüber Kersch. Wir hatten ekelhafte Tage hinter uns. Die Tataren aber waren sehr deutschfreundlich. Schon in Simferopol wollte sie einen Polizeiwagen abdrängen. Sie zeigten sich so entschlossen, dass der Polizist nur ein wütendes Gesicht machte. Nach 5 Kilometern abermals Polizeikontrolle. Im Beiwagen ein Mann im Karohemd, der obligate Geheimpolizist. »Dobachtschießerei«, riefen sie. »Da, da«, kam es eifrig, auch verdutzt zurück. »32 Kilometer«, 30 Kilometer. Wahrscheinlich vermutete man, dass sie eine Sondergenehmigung hatten und Bachtschießerei war in Ausnahmefällen zu besichtigen. Unbekümmert fuhren sie weiter. Das Jaila-Gebirge blaute auf. Zypressen, Pappeln stellten sich an den Weg und ein Ort kam mit neuen Häusern, die Ernst verwirrten, ihn um Erinnerung betrogen. Längst waren sie 30 Kilometer gefahren und wenn jetzt das Tatarenstädtchen nicht erschien, war es entweder vorbei oder es war dem Erdboden gleich. Und es ging Ernst wie Chider, dem ewigen Wanderer, nur dass eben 18 und nicht 500 Jahre vergangen waren. Am Ende des unbekannten Ortes hielten sie, dort, wo sich die Landschaft zum zweiten Mal zum Gebirge, nun Sewastopol, entgegenöffnete. Ratlos suchten sie Berge und Täler ab. Bachtschießerei war verschwunden. Ein junger Bursche schlenderte heran, redete auf sie ein, zeigte seitwärts. »Bachtschießerei?« Er nickte, zwängte sich mit auf den Vordersitz, bereit, ihnen den Weg zu weisen. Sie wendeten, bogen im Ort scharf ab, dann ging es eine Senke hinunter. Und Ernst schlug das Herz bis zum Halse, als eine Ansiedlung vor ihnen auftauchte, die wie eine ausgegrabene, soeben von letzten Erdresten freigelegte, vorgeschichtliche Siedlung aussah. »Bachtschießerei?« Nein, er erkannte es nicht wieder, nichts erkannte er wieder. Weber und Richard wechselten spöttische Blicke. Ernst schüttelte abweisend den Kopf. Wo war das Gewimmel der Moscheen, wo der Wald der Minarets, wo die 127 Brunnen, wo Säulengänge und Höfe, durch die er entrückt gewandert war? Kaum wohnte noch ein Mensch hinter diesen Mauern, der einst von Marktgeschrei, von fröhlichem Geschwätz und jener sonderbar unbeschwerten Sackpfeifenmusik der Tataren widerhallenden Straße, eine Musik, die man nicht vergessen konnte, hatte man sie nur einmal gehört. Hier und da träumte der Kuppelrest einer Moschee in der Sonne, aber es konnte auch ein verfallener Backofen sein. Wer hatte Hand an dieses Heiligtum gelegt? Unsere Truppen? Warum? Die Russen? Ernst blickte schärfer hin. War sie überhaupt zerstört, diese Stadt? War es nicht vielmehr, als hätte Zeit sie benagt, als hätten ungeheure Zeiträume sich über sie geworfen, ihr das Mark aus den Knochen gesogen und was übrig blieb, gebleicht und was sich von Neuem zum Leben darin erhob, zu freudlosem Dasein verdammt? Wenigstens waren die Pflastersteine noch da. Sie stießen über die Wagenfedern in die Sitze hinein, Ernst schnellte hoch und blieb, Webers Schultern ergreifend, als weigerten sich seine Kniegelenke zurückzuspringen, über die Vorderlehne gebeugt, im Fenster, das eine hohe Mauer füllte, eine weiße, hohe Mauer mit einem Tor darin, ganz aus Holz, die Pforte zum Palast der Kahne. Da war er, unangetastet, ohne eine Schramme, alle Gebäude hatten den Sturm überdauert. Staunend traten sie durch das Tor, sahen die hölzernen bunten Säulen, die Galerien, die aus dem niedrigen Bau wie Speere, die abfliegen wollten, hervorstachen, in den Himmel ragenden Minarets, sahen die hölzernen Gitter vor den Fenstern des Harems, durch die man hinausblicken konnte, ohne von draußen gesehen zu werden, und hinter dem Palast des Abdel Saheb Girey den Turm der Eunuchen und das Gräberfeld mit den uralten Steinen und Schriftzeichen darin. Aber wo? Wo war ein Tatar? Sie gingen ins Museum. Es war geschlossen. Doch sie hatten Glück. Man war am Großreinemachen und die Wärterin führte sie durch die Säle. »Wo sind die Tataren?« fragte Ernst. »Tatari?« Die Wärterin hob die Schultern. Eine Dame, die sich ihnen angeschlossen hatte, sie war Russin und verstand Deutsch, konnte aber nur wenig Deutsch sprechen, flüsterte den Namen Stalins und wieder, wie so oft, war er die Formel, die sich mit sekundenlangem Schweigen verband. Dann, hinter dem Rücken der Wärterin, diese sorgsam beobachtend, führte sie die rechte Hand hoch, warf ernst einen Blick zu und machte an ihrem Hals vorbei jenen Strich durch die Luft, der alles erklärte. Also, das große Strafgericht war aus dem Jaila-Gebirge, in dem Stalins Partisanen gesessen hatten, über diesen Ort und die letzten Krim-Tataren, die er beherbergte, niedergefahren. Stalins unerbittliche Faust hatte zugeschlagen und getroffen, wie sie noch jeden getroffen hatte, der ihr entfliehen wollte. Ernst wusste von dem legendären Treck des Bulgarenstammes, der im vorigen Jahrhundert nach der Türkenbefreiung durch Zar Alexander II. Auf die Krim geholt, die Steppe urbar gemacht hatte. Bei der Räumung der Halbinsel waren diese Leute auf ihren Wagen mit den Deutschen noch über den Tatarengraben auf der Landenge bei Perekop gelangt, aber den schützenden Dnjepr hatten sie nicht mehr erreicht. Auch sie hatte Stalins Faust getroffen, die sogar die ganze Ukraine in die Nacht des Vergessens stoßen wollte, wenn es sich nicht als unmöglich erwiesen hätte, ein so großes Volk zu verbannen. Zu verbannen, um nur die gelindeste Strafe zu nennen. Also kein Tatar. Und der berühmte Tränenbrunnen im Innenhof, den Puschkin besungen hat, ließ Tropfen um Tropfen in seine Schalen fallen. Sie hörten ihn durch den Palast tropfen. Im Zeitmaß, das keine Uhr kannte. Und gingen durch die Gemächer. Und die Wärterin zeigte auf goldene Pfauen und Wasserpfeifen und Trophäen. Und dann und wann zeigte sie auf einen leeren Sockel oder eine leere Stelle an der Wand und sagte etwas dazu, das die drei nicht verstanden, bis sie mit ihrer Hand die Diebsbewegung schlagend monoton hinzufügte: Djemci Sabrali. Djemci heißt die Deutschen und Sabrali gestohlen. Die Deutschen hatten es gestohlen. Und Ernst nickte, als ginge es ihn nichts an. Und immer wieder sagte die Wärterin: Djemci Sabrali. In den Hof drängten lärmend junge Rotarmisten ein. Lachend blickten sie zum Turm der Eunuchen hinauf, stießen sich an, balgten sich: Djemci Sabrali. Schon auf den Stufen versuchte Richard der Wärterin ein Trinkgeld zuzustecken, aber ihr sozialistisches Gewissen gebot ihr, die Scheine zurückzuweisen, freilich nur so lange, bis die Russin, die Stalins Namen beschworen, an ihr vorbei war. Da griff sie blitzschnell zu, ließ die Rubelscheine in ihre Schürze fallen. Und sie bestiegen den Wagen, um durchs Gebirge nach Jalta zu fahren. Aber hinter der alten Tatarenstadt, in der es keine Tataren mehr gab, in der Kurve, auf einem Nebenweg, stand lässig an sein Motorrad gelehnt der Milizionär von vorhin. Der Mann im Karohemd schlief im Beiwagen. Gerade bog eine Langholzfuhre in die Kurve ein, schob sich zwischen die drei in ihrem Wagen und ihre Aufpasser. So schlüpften sie unerkannt hindurch, gewannen die Straße zum Gebirge. Im Rückspiegel sah Ernst die beiden kleiner und kleiner werden, bis der Uniformierte, den Blick zufällig in die Ferne richtend, aus seiner Döserei erwachte und wie von der Tarantel gestochen in Bewegung umschlug. »Sie kommen«, sagte Ernst. Und sie kamen. Aber ihre Maschine machte höchstens 100 Kilometer in der Stunde, während der Tacho im Wagen der Deutschen schon etwas Fahrt darüber anzeigte. Richard steigerte das Tempo noch. »Bringen wir sie nicht in Rage«, sagte Ernst, »die alarmieren sonst die ganze Krim.« Langsam gingen sie herunter, bis die Aufpasser heran waren, sie überholten, sie stoppten. »Wohin?« fragte der Milizionär atemlos. »Sie wiesen ins Gebirge.« »Jalta!« »Nik Chassé!« Er deutete zurück. »Sinferopol!« Sie taten, als verstünden sie nicht, holten ihren Atlas heraus, zeigten auf die Gebirgsstraße. »Chassé kaputt«, verbesserte sich der Milizionär. »Robotti«, er machte die Bewegung eines Steinklopfers. »An der Straße arbeite man.« Der Mann im Karohemd zündete sich nachdenklich eine Zigarette an. Alle drei schüttelten den Kopf. Der Milizionär ereiferte sich weiter. Endlich strahlte ein Lächeln über sein Gesicht, als sie nickten. »Capisco«, wobei Weber nunmehr auf die Sevastopolstraße im Atlas deutete. »Nix«, erwiderte der Milizionär. »Chassé tagische kaputt.« »Auch diese Straße sei kaputt. Auch an ihr arbeite man.« Sie zuckten die Achseln. »Nix capisco.« Unermüdlich erklärte der Milizionär, was er meinte. Unermüdlich gaben sie zu verstehen, da diese Straßen eingezeichnet seien im Atlas, den man ihnen in Moskau verkauft habe, dürfe man sie jetzt nicht hindern, diese Straßen auch zu benutzen. Erregt schlug Richard auf den Atlas. Weber rief, er würde ihn zurückbringen. Er sei sein Geld nicht wert, da offensichtlich Straßen darin eingezeichnet seien, die es gar nicht gäbe. Njet, njet, jammerte der Milizionär. Roboti! Endlich, es mochten einige Minuten verstrichen sein, meldete sich der Mann im Beiwagen zum ersten Mal. Die Kippe aus seinem Mundwinkel mit unbeweglichem Gesicht zur Erde fallen lassend, sagte er, die Augen in die Ferne gerichtet, als sähe er dort Sewastopol liegen, sagte er in fließendem Deutsch, »Diese Straßen sind für Sie verboten. Haben Sie verstanden?« Stumm wendeten sie, kehrten nach Simferopol zurück und fuhren über eine funkelnagelneue, betonmastbegleitete, mit elektrischen Drähten verspannte Gebirgsstraße, über die in Trolleybussen die Urlaubermassen an die Krimküste rollen, nach Jalta. Überall saßen Wächter am Strand. Sie saßen zwischen den Badenden, die an der felsigen Küste jeden Stein besetzt hatten, der aus dem Wasser ragte, saßen auf eigens für sie geschaffenen Balustraden an den Hängen der Steilküste oder in Pavillons hoch über dem Meer. Überall saßen sie und spähten in die blauen Wogen des Schwarzen Meeres, nicht um Invasoren anzuzeigen, sondern um mit Megaphonen und Trillerpfeifen Kinder und unbedachte Erwachsene zu warnen, weiter hinauszuschwimmen. Das war verboten. Mit Recht. Manchmal sah man sie, übrigens sehr selten, weil es kaum vorkam, kurzbehoste oder sonst wie leicht bekleidete auf der Kurpromenade anhalten. Kurzbehost oder zu leicht bekleidet dort zu erscheinen, war ebenfalls verboten, weil es bürgerlicher Wohlanständigkeit widersprach. Und bürgerliche Wohlanständigkeit war es, mit der sich jedermann hier zu bewegen hatte und bewegte. In der Tat dachte kein Mensch daran, in Badehosen oder auch nur im Bademantel vom Hotel über die Betonplatten und Kieswege der Promenade zum 50 Meter entfernten Bad hinüberzuwechseln. Angezogen, wie es sich gehörte, ging man dorthin, und der Fremde, der erwartete, dass die Damen mit Häubchen und den Badeanzügen der Mode Swinemünde und Sylt anno 1910 mit Rüschchen bis übers Knie ins Wasser glitten, erlebte abermals eine Überraschung. Enthüllt in winzigen Bikinis lag man am Felsgestade und sog ebenso ungeniert Sonne und Salzgeruch in sich, wie man geniert auf der Promenade darauf bedacht war, allzu auffällige Reize zu verhüllen. Von diesem offenkundigen Gegensatz abgesehen. Immer hatte man den Eindruck, dass zwischen allen diesen Menschen, diesen jungen Männern und diesen jungen Mädchen, diesen älteren Herren und diesen noch jungen Frauen so enge verwandtschaftliche Bande bestanden, dass der leiseste Gedanke an einen Flirt nicht aufkommen konnte. Und genau wie hier war es auf der Strandpromenade. War es in den Eisdielen und Cafés, war es an den offenen Sektbars und noch auf den verschwiegensten Parkwegen unter Palmen und Oleander. Bei allen nun hier wahrhaftig von der Natur hervorgebrachten, betörenden Düften, die Lorbeerbäume, Myrten, Mimosen und Kamelien in den Sommerabend verströmten. Sie schienen alle Brüder und Schwestern, Vater und Mutter, schienen alle versippt und verschwägert zu sein. Nichts, nichts regte sich zwischen ihnen. Nichts knisterte, kein Funke sprang über. Ernst dachte an das Schwirren verliebter Paare, an die sehnsüchtigen Gesichter junger Mädchen, die an einem Sonntagabend hoch über Stockholm durch Skansens helle Nacht an ihm vorbeigeweht waren. Nichts, nichts davon hier. Ernst hatte auf der Weltausstellung in Brüssel im russischen Pavillon eine bis in alle Einzelheiten getreue Miniaturabbildung der Krimküste gesehen. Am Strand machten junge Pioniere in Gruppen Freiübungen, kochten ab, zelteten. Blitzende weiße Omnibusse rollten die Gebirgsstraße hinunter. luden fröhliche Plastilinmenschen vor weißen Zarenschlössern und Kurhäusern aus Gips ab. Kapellen spielten in den Parks, vor muschelartigen Klangkulissen. Kranke lagen in weißen Betten unter überdachten Liegehallen am Meer. Das Schloss der Woronzows, Churchills Behausung während der Yalta-Konferenz, funkelte mit seinen normannischen Zinnen zwischen Palmen und Zypressen auf. Und im Säulengang des anderen Schlosses von Livadia, in dem Deutschland geteilt wurde, gingen Herzkranke in Bademänteln auf und ab. Längs der Küste aber fuhr ein schneeweißer Dampfer mit winkenden Touristen, wie der Bühnenschwarm in Tschaikowskis Schwanensee, immer hin, her, her, hin. Sollte Ernst sich eingestehen, dass Yalta so, genau so in Wirklichkeit war? Ein riesenhaftes Schaubild menschlichen Glücks? Und wollte er zugleich leugnen, dass es im Sinne sozialistischer Planung von Massenglück das Maximale war, das man erreichen konnte? Er hatte sich mit Richard und Weber unter die Menschen gemischt, und diese Menschen waren nicht aus Plastilin, nicht von kunstvollen Uhrwerken aufgezogen. Sie gingen spazieren, still gemessen, mit zufriedener, fröhlicher Miene. Kleine Kinder fuhren in mit Zügeln zu lenkenden Spielautos, die Pferdeköpfe hatten, zur stillen Freude ihrer Mütter auf eigens für sie bestimmten betonierten Arenen. Ein junger Mann saß auf der Säulenbalustrade und spielte Ziehharmonika. Händeklatschen erscholl, wenn sein Lied zu Ende war, ein bemessen gedämpftes Händeklatschen. Hier und da rauschte auch ein Petticoat vorbei, aber niemand verfing sich darin, nicht einmal eine sanfte Brise, die vom Meer wehte. Und jeder modische Effekt, den man nicht ohne Stolz zur Schau trug, ging unter im Schritt, im schweren Familienschritt der Gruppen, die Erholung suchten, um ihre Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Erotik war ein Fremdwort, verbannt von dieser Küste. Und nichts schäumte über. Eine gähnende, grausame Langeweile umhüllte alles, obwohl es richtig war. Richtiger nicht sein konnte. Es ist zu richtig, dachte Ernst. Und von diesem zu richtig wurde man traurig. Wurde man krank vor Traurigkeit. Wurde man deshalb so krank vor Traurigkeit, weil sie alle, die sich hier erholten, es so gut fanden, wie es war. Weil keiner irgendetwas vermisste. Weil es ihnen vollkommen genügte? Marika, ein Mädchen Anfang 20. Die Kurleitung schickt mich. Kann ich Ihnen behilflich sein? Hatte widerspruchslos Richards Einladung Folge geleistet, sich zu Ihnen an die Abendtafel zu setzen. Erste Frage. Wie gefällt Ihnen Yalta? Schön. Das Meer. Nur das Meer? Diese einzigartige Lage am Gebirge. Sie haben nicht erwartet. Warum nicht? Die Krimküste ist bekannt dafür, dass sie der Riviera kaum nachsteht. Aber Riviera schöner. Sagen Sie ehrlich. Es war, als spreche die Königin im Schneewittchen, Spieglein, Spieglein an der Wand, nur provokativer. Und Ernst knurrte bissig, ungalant. Na, zwischen Nizza und Spezia. Allerdings, das ist unübertrefflich. Da kommt die Krim nicht mit. Marika schluckte. Richard sah Ernst böse an. Er wandte sich an Marika. Unser Freund Ernst hat schlechte Laune. Wie kann man an schönster Küste der Welt schlechte Laune haben? Sie wandte sich an Weber. Und wie hat Ihnen Moskau gefallen? Gut, sehr gut. Was besonders gut? Die sauberen Straßen, die sauberste Stadt, die ich je gesehen habe. Alle sagen das. Und Sie wiederholen, was alle sagen. Hier bei uns nicht sauber? Es war keine Unterhaltung möglich. Alle schwiegen jetzt. Marika hatte einen Gürtel auf dem Friedenstauben in die Runde flogen. Verstört nestelte sie daran. Dann sagte sie, sie stamme aus Pätigorsk, am Fuße des Kaukasus. Da sei es auch sehr schön. Sie sei 5 Jahre alt gewesen, als die Deutschen in Pätigorsk einrückten. Ernst sagte zu Richard, ja, vielleicht tauschen Sie Ihre Erfahrung aus. Waren Sie damals nicht auch dabei? Er bezog unterm Tisch einen Tritt ans Schienbein. Au! Sagte er und sah mit schmerzverzogenem Gesicht zum Nebentisch hinüber, an dem ein jüngerer Mann im Frack saß, schwarze Locken, scharf geschnittene Nase. Er genoss die Blicke, die ihm und seiner Begleiterin galten. Einer mädchenhaften Frau im Rohseidenkleid, eine Chrysantheme an der Schulter. Wer ist das? Bulgarischer Dirigent, französische Geigerin, Oistrakh-Schülerin. Wir geben Konzert hier. Wünschen Sie Karten? Ich werde besorgen. Und fort war sie. Und die drei waren wieder allein. Sie haben sich nicht gerade wie ein Kavalier aufgeführt, Ernst. Danke für die Maßregelung. Haben Sie sie darum gebeten, so dumme Fragen zu stellen? Es sind Komplexe. Komplexe? Nur aus Komplexen kann man so fragen. Und sie ist ja nicht die Einzige, die bestätigt haben will, wie schön und wie vollkommen ihre Sowjetwelt ist. Und im Untergrund ist da ein Zweifel, meinen Sie? Ein sehr wacher sogar. Ein Zweifel, der in Frage stellt, was zu preisen ihre Pflicht ist. Man traut der eigenen Vollkommenheit nicht. Nicht ganz. Die Promenade da draußen spricht gegen ihre Feststellung. Weber sah hinaus. Die Lampen waren angegangen und leise singende Gruppen zogen vorbei. Es ist Ihnen zu grob, nicht verfeinert genug, ich weiß. Was sind Sie für ein Snob? War Kraft durch Freude anders? Ja, das behaupte ich ja gar nicht. Setzen Sie ein Noch vor Ihre Klage, dass es der Masse genügt. Noch genügt es ihr. Wie wird es in 20 Jahren sein? Ach, der Kollektivmensch noch vermasster, noch stampfender, noch unempfindlicher für alles, was in Wahrheit erst dahinter beginnt. Kultur. Kein Mensch weiß dann mehr, was das ist, fürchte ich. Aber im bolschewistischen Sinn wäre dann echte Wirklichkeit geworden, was schon einmal gewollte, forcierte Wirklichkeit war, in den ersten Jahren nach der Revolution. Da wurde der Kollektivmensch als Vision der neuen Lehre regelrecht erzeugt. Und Ernst, der sich mit Theaterwissenschaft ein paar Semester geplagt hatte, erzählte von jenem russischen Regisseur namens Meyerhold, dessen neue Bühne für ein neues Publikum bereits im Foyer begann, in dem die Besucher nicht etwa lässig wandelten, im Gespräch vertieft, nicht etwa in eleganter Abendtoilette auf und ab gingen, sondern in straffen Vier- und Sechserreihen mit militärischem Schritt auf den Boden stampfend auf- und niedermarschierten. Ernst übertrieb nicht, hieß es doch in dem Bericht eines westlichen Augenzeugen jener Vorstellungen wörtlich. Kein einziger fällt aus der Reihe, kein einziger geht gegen die Richtung. Wehe dem, der das Marschtempo nicht einhält. Der unorganisierte Fremde irrt gewaltig, wenn er glaubt, hier sein idyllisches Einzelleben fortführen und trotzdem der Vorstellung beiwohnen zu können. Er sieht sich alsbald genötigt, sich der marschierenden Kolonne irgendwie einzufügen und mit ihr auf- und abzustampfen, so lange bis das Zeichen zum Beginn ertönt. Dann marschiert die ganze Publikumskompanie stramm, wie auf Kommando, in den leeren Saal ein und im Nu sind alle Plätze ohne Drängen und Stoßen besetzt. Grauenhaft, nicht wahr? Geschehen in Moskau in den 20er Jahren. Inzwischen hat man sich die Hörner abgestoßen. Und ist 50 Jahre zurück. Denken Sie an die Ostseebäder unserer Eltern, an die Strandpromenade von Sopot. Mein Gott. Wie harmlos, wie unschuldig ging es dort zu. Fast wie hier. Russland muss das, auf die Masse angewendet, alles nachholen, scheint mir. Wahrhaftig, wie ein Fluch ist das und entbehrt zugleich nicht der Komik. Alle spießigen Geflogenheiten einer bis aufs Messer bekämpften bürgerlichen Gesellschaft nachholen zu müssen. Lebensart, Architektur, den ganzen verlorenen Pomp dieses Zeitalters, das immer nach oben schielte, um so zu sein, wie die oben sind. Nur fällt dieses oben heute weg. So, was liegt hinter den Bretterzäunen, sichtgeschützt, ein paar hundert Meter strandaufwärts hinter Jalta? Funktionärswillen, die Paläste der Regierung. Erwecken die Neid? Man gönnt sie denen oben, wenn man selbst in Schlössern wohnen kann. Gestern Abend war ich im Kino. Es gab einen Film, der das Leben der Oberschichten der Zarenzeit zeigte. Zur Abschreckung gedacht, vielleicht. Aber das Publikum reagierte ganz anders. Nämlich wie? Je mondäner, je feiner, je aristokratischer es zuging, umso mehr freute es sich. Es fand also Gefallen am Lebensstil der Gesellschaft von gestern, von dem es ausgeschlossen war, aber nicht mehr ausgeschlossen ist. Nicht mehr ist, das ist das Entscheidende. Mit anderen Worten, dieser Stil ist das Ziel der Masse. Ohne jeden Zweifel. Kollektiv verplant, wird er der Masse zum Fraß vorgeworfen. Und es bekommt ihr ausgezeichnet, wie wir sehen. Macht sie stolz, selbstbewusst, frei. Frei? Naja, in Anführungszeichen. Nur gelegentlich melden sich gewisse Zweifel, dass dies schon das ganze Leben ist. Wer hat diese Zweifel schon? Na, Marika zum Beispiel, das liebe Kind. Da ist sie ja wieder. Meine Herren, morgen Abend im kleinen Kurtheater von Jalta. Man spielt Beethoven, Mozart, Bach. Lauter Deutsche. Freut Sie das nicht? 3 Karten im Intouristbüro abzuholen.